Haben Sie nicht auf die Vögel gesehen, die im Luftraum des Himmels dienstbar gemacht worden sind? Nur Allah hält sie oben. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.